Ihr hört den Blogcast von blog.ua.de mit Stefan und René, und wir sind Mr. Scotch und Andy G von geilablabern.de. Herzlich willkommen zur 36. Folge des blog.ua.de Podcasts. Ich bin René. Ja, und ich bin Stefan. Hallihallo. Hallo. Erstmal einen schönen ersten Advent, ne? Ich hoffe, ihr sitzt schön am Kaffeetisch mit eurer Familie oder mit wem auch immer. Der Adventskranz ist aufgebaut, ein Lichtlein brennt. Ja. Und René bringt jetzt noch ein Adventsgedicht. Nee, ich würde sagen, wir versetzen uns jetzt auch in weihnachtliche Stimmung. Hast du ein weihnachtliches Getränk dabei? Aber natürlich. Perfekt. Okay, dann würde ich sagen... Prost, René. Ein bisschen Energie. Prost. Energieschub. Ja. Das prickelt. Oh, verbunden mit diesem Aufstoßer. Geh nochmal... ich habe ja Anstand. Ja, geh nochmal Dankesgrüße an Rhinos Energy raus für die gesponserten Getränke. Genau, in der letzten Sendung hattest du ja schon die Paletten da, aber ich noch nicht. Und jetzt habe ich auch meinen Energy Drink und ich muss sagen, er schmeckt wirklich gut. Ja. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich nett bin, sondern weil er mir wirklich schmeckt. Ja, wir werden ja nicht für bezahlt. Genau. Wir trinken auch nicht alles, oder? Nein, also unsere Blogger können sich bestimmt schon mal freuen. Ich habe ihnen übrigens diesmal eine Weile in die Tiefkühlkiste gelegt. In Tiefkühler? Noch viel besser. Ja, ja, in Tiefkühler. Aha. Nach dem Abendbrot in den Tiefkühler und jetzt zur Aufzeichnung. Also 2 Stunden im Tiefkühler, schmeckt sehr gut. Ach so, na, Kühlschrank reicht ja auch. Eigentlich am ersten Advent hätte ich mir den ja warm machen müssen. Das mache ich nächstes Mal. Nächstes Mal mache ich mir vorher in die Mikrowelle. Mal gucken, wie der so. Genau. Ist halt Glühwein. Ja, das muss jetzt getrunken werden, das Zeug. Genau. Muss dies ja noch alle werden. Ja. Okay, soviel zu unserer Trinkgewohnheiten. Richtig. Also, vielen Dank dafür nochmal. Und ja, nächste Folge habe ich auch noch einige reserviert. Ja. Gut. Wie war deine Woche oder die letzten beiden Wochen, René? Oh, die Vorweihnachtszeit. Mit viel Arbeit. Ja? Hast du deine Lichterkette schon drin? Nein, auch obwohl du mich ja aufgeklärt hast, dass man die nach dem Totensonntag anbringt, habe ich noch nicht geschafft. Werde ich aber demnächst tun. Ist ja jetzt schon eine Woche her, also schleift langsam. Ja, aber was mir aufgefallen ist, direkt am Totensonntag oder schon den Tag, 2 Tage vorher, wurden überall schon Weihnachtsbuden aufgebaut. Ja, wo jetzt? In den Centern oder? Genau, zum Beispiel am Alexa in Berlin. Ah. Ja, jetzt beginnt auch wieder die Zeit der Weihnachtsmärkte und vielleicht war der ein oder andere ja schon mal da. Es gibt ja in Berlin gibt's ja ganz viele. Also da haben wir ja auch einige Berichte aus der Vergangenheit, aus dem letzten Winter. Ich wollte gerade sagen, dieses Jahr war noch gar kein weihnachtlicher Beitrag. Du hattest mir neulich erst eine Mail geschrieben, dass du das erste Weihnachtslied gehört hast. Ja, und zwar letzten Montag. Gleich nach dem Totensonntag. Ein Weihnachtsbericht gibt es noch nicht? Nein, also ich habe noch keinen gesehen. Kommt vielleicht noch. Ja, aber es gibt Sommerberichte, Urlaub. Ich wollte gerade sagen, ne? Sonne, 36 Grad, das passt doch. Ja, Maite in kurzen Hosen, oder? Nee, ach Quatsch. Ich hätte gedacht in kurzen Hosen. Maite braun gebrannt Hosen. Ja. Warte mal. Was möchtest du hier lesen? Oh, da ist bei René, für alle, die es jetzt nicht mitbekommen haben, der Leo plötzlich aufgetaucht. Obwohl er eigentlich schon im Bett liegt, glaube ich. Er sollte. Was hast du für ein Problem, Leo? Die CD macht immer Stopp. Wie macht denn die? Kann ich das mal hören? Mach mal vor, damit ich weiß, wie sie sich anhört. ja, ich würde sagen, bei wie viel... Ups. Stefan, erzähl du doch mal ganz kurz von Maites Venezuela-Urlaub. Und ich werde mal das in Leos CD-Abspielgerät beseitigen. Ja, hast du wohl eine gebrannte CD oder was? Nein. Natürlich nicht, sowas machen wir nicht. Ja, also erzähl mal. Na klar, sorg dich mal um dein Kind. Das hatten wir noch nie, das ist ja mal eine ganz neue Situation. Ja, wie gesagt, also Maite hat diese Woche losgelegt, hat endlich Zeit gefunden, ihre Reiseberichte zu schreiben. Und ihr Venezuela Reisebericht ist in 4 Teile gegliedert. Und einige sind jetzt schon zu lesen und der Rest kommt dann noch. Also sie hat so viel erlebt, sie war einen Monat da, 4 Wochen lang. Und da kann man wirklich eine ganze Menge erleben. Und wie sie schreibt, sie ist ja durchs ganze Land quasi gedüst, mit dem Flieger, mit dem Kleinflieger sogar, steht hier. Und es ist so viel, das kann man gar nicht jetzt so in 2-3 Sätzen zusammenfassen. Auf jeden Fall muss ich da den Hut vorziehen, weil so einen Urlaub könnte ich mir nicht vorstellen. Da wäre ich ja schon K.O. Und schöne Bilder sind auch da. Das geht ja doch auch so, ne? Wenn du das siehst, dann hast du doch Bock auf Urlaub. Ja, absolut. Was, wo du sagst, schöne Bilder, ich habe ein Foto von dem Fettvogel vermisst. Der Fettvogel? Ja. Mhm. Na, vielleicht kommt er noch. Na, ich glaube nicht, dass Maite den da in der Höhle fotografiert hat. Aber, ja, Fettvogel fand ich sehr interessant. Musste ich sofort nachgucken. Ich habe ja die entsprechenden Informationen dann auch noch in den Kommentar. Ja, ich sehe hier gerade ein Foto von Maite in der Höhle. Also. Das ist nicht der Fettvogel. Nein. Ja, René, ich bitte dich, reiß dich doch mal zusammen. Nein, die Höhle ist ganz schön groß. Oder Maite ist zu klein irgendwie. Und daneben natürlich Sand, Strand und Wasser. Herrlich. Aber ganz so warm war es nicht, ne? Wenn ich sehe, die Leute ja, das war ja, das ist ja jetzt erstmal der Anfang. Ich glaube, zum Ende hat sie dann noch ein paar Tage Zeit gehabt, um richtig die Sonne zu genießen. Also ich kann mich auch erinnern, als sie wiedergekommen ist, hat sie schon erzählt, dass da noch die letzten Tage 35 Grad waren. Hatte sie gesagt, was ihre Motivation war, unbedingt nach Venezuela zu fahren? Ja, steht doch in dem Bericht. Sie wollten unbedingt in Südamerika Urlaub machen. Ach so, na gut. Hätte ja sein können, dass sie irgendwas Bestimmtes mit Venezuela verbinden. Familienangehörige. Nee, nicht, dass ich wüsste. Ist schon echt außergewöhnlich. Venezuela kenne ich wenige, die dort Urlaub machen. Wenn ich das richtig sehe, ist es im Norden von Südamerika, ne? Ich bin zwar nicht so der Erdkunde-Freak, aber... Du wirst schon recht aus, haben. Weil Wasser ist oben. Ja, deswegen stimmt. Vermute ich, dass es im Norden von Venezuela ist. Das ist ja clever. Und darunter vielleicht sieht man da auch den einen oder anderen Südamerikaner auf einem Holzbrett nach Nordamerika schwimmen. Genau. Ja. Übrigens, Maite hat auch angesprochen, dass sie mit Spanisch noch nicht ganz so, Anfängerspanisch hat sie das gesagt. Da kommt man nicht weiter mit. Ja, das ist glaube ich auch das, was sie spricht, ne? Sie sagte... Ach nee, sie hat nur geschrieben, damit kommt man nicht weit. Richtig. Ich weiß gar nicht, wie ihre Spanischkenntnisse sind. Ich wollte jetzt eigentlich eine super Brücke schlagen zu der Sprachlernplattform. Ah, also nochmal, um das abzuschließen. Also der Reisebericht geht los im Beitrag 1576 für alle Interessierten. Auf jeden Fall lesenswert. Ne? Wir hatten ja schon mal einen riesen Urlaubsbericht, der kam, glaube ich, von Axel. Auch in mehreren Teilen, also... Wenn die Leute wirklich viel erleben, dann haben sie auch so viel zu schreiben, das ist Wahnsinn. Aber ist auch gut so. Ja, Sprachenlernen im Internet, ne? Der Beitrag 1594. Mhm. Wirklich sehr zu empfehlen. Also ich habe schon einige Leute in Nordamerika kennengelernt. Wahrscheinlich ist der eine oder andere auch aus Südamerika auf einem Holzbrett dahin gekommen. Nein, es sind doch eine Menge Spanier da. Also wenn man eine Sprache lernen möchte... Sollte man sich mal angeguckt haben. Also mir hat es ein bisschen geholfen. Was kannst du für Sprachen sprechen? Fließend oder jetzt... Naja, was hast du in der Schule gelernt? In der Schule habe ich gelernt Russisch, Französisch, Englisch. Mhm. Und dann spreche ich noch einige Sätze Spanisch. Sächsisch. Nee, Sächsisch nicht ganz. 2-3 Worte Holländisch. Aha. Ja, alles, was man so können muss halt, ne? Ja, muss. Also es ist ja schon, je mehr Sprachen man zumindest mal gehört hat, da fällt es einem auch schon leichter, so die Übersetzung vielleicht von einigen Wörtern, weil vieles ähnelt sich ja an manchen Sprachen. Ja. Also so, dass es im Prinzip, wenn man jetzt das Wort sieht, vielleicht kann man es vielleicht übersetzen, aber wenn man jetzt gefragt wird, wie heißt das und das, ist natürlich schwieriger, ne? Also mit Russisch. Auf jeden Fall ist es sehr hilfreich, ne, wenn man so ein paar Sprachen kann. Ja, also hat man auf jeden Fall ein paar Vorteile. Ich will ja eventuell mein Französisch, du bist ja in Französisch sehr gut, möchte mein Französisch jetzt auch wieder ein bisschen aufbessern, mhm, damit ich für meinen Urlaub im Disneyland Paris im Juni fit bin. Oh lala. Ja. Da, Stefan, kannst du mir Nachhilfe geben? Ja, aber nicht jetzt. Nein, aber ich muss ehrlich zugeben, also Französisch liegt mir viel besser oder hat mir zur Schulzeit auch viel mehr Spaß gemacht als Englisch. Aber es lag vielleicht auch daran, dass gerade im Abitur war es damals in Englisch, weiß nicht, wie es heute ist, war es so, dass man wirklich nur lesen musste, interpretieren, und da dachte ich mir, naja, das habe ich wenig Interesse dran. Ha. Und Französisch war echt cool. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine kleine Englischstunde. Ja. Und hören uns ein bisschen fremdsprachige Musik an. Einen englischen Song. Einen englischen Song. Und zwar, das war, von wem war das? Das ist von Melissa Beckwith, Never Let Go. Und wir hören schon im Hintergrund. Und ja. Jetzt sei ruhig. Dann fangen wir jetzt mal an, ne? Womit? Na, mit unserem Französischkurs. Ach so, nein. Den machen wir in der 37. Ausgabe, aber jetzt, den möchte das Lied hören. Shining light on cold dark nights, solid heart of gold. Welcome back. This is the blog.uber.de podcast. You are listening to blog.uber.de. Ja. Ja, hallo, zurück. Ja, prima. Tolle Musik. Tolle, tolle Musik. Ja, also wirklich kann man nicht anders sagen. Ja, die Begeisterung steht dir ins Gesicht geschrieben. Genau. Okay. So, Stefan. Jo. Was gibt's an Neuigkeiten? Ja, wir waren ja gerade schon bei der Härte schlechthin. Im Januar können wir uns freuen. Da gibt's nämlich wieder ein neues Fernsehduell. Und zwar RTL gegen ProSieben ab Januar 2008. Und etwas genauer gesagt, Dschungelshow gegen Uri Geller Show. Uri Geller? Was soll denn das für eine Show werden? Altmetall verbiegen? Richtig, da geht's um irgendwelche Phänomene. Aha. Und mal ganz das, mal ehrlich, glaubst du an das Zeug, was der macht? Also ich hab's noch nicht hingekriegt. Ist doch Humbug, oder? Budenzauber. Ja, weiß nicht, da kann man geteilter Meinung sein. Aber wenn die das im Fernsehen zeigen, dann wird's doch funktionieren, oder? Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Oder ist es ein Trick? Also meine rationale Gehirnhälfte sagt mir, dass das alles Blödsinn ist. Hm. Ja, wenn ihr eine andere Meinung dazu habt oder vielleicht selber schon Löffel verbogen habt, dann könnt ihr ja gern mal Kommentare abgeben. Ja, ich meine, es gibt ja immer wieder die Situation, dass man irgendwie, ja, wenn man halt einen Löffel hat, der nicht so qualitativ hochwertig ist, dann kann man den mal leicht verbiegen, aber... Dann hat Uri Geller eine Menge von. Ja, wahrscheinlich. Das ist der ganze Trick. Falls einer von euch Löffel verbiegen kann. Ich habe noch ein paar, die sind in die falsche Richtung gebogen, weil ich zu kräftig aufgedrückt habe beim Essen. Die würde ich zur Verfügung stellen zum Begradigen. Ja, das ist doch was. Ja. Ja. Guckst du denn jetzt auch mal die Dschungelshow? Auf jeden Fall. Ich habe Plakate gesehen. Nee, habe ich Plakate gesehen oder habe ich im Internet... Ich habe irgendwo, es soll eine ganze Menge junger, leicht bekleideter Frauen mitmachen. Mhm. Und das spricht natürlich meinen niederen Instinkt total an. Und deswegen werde ich auf jeden Fall die Dschungelshow gucken. Echt? Also ich kann mich noch an die ersten beiden Staffeln erinnern. Da habe ich wirklich jede Folge gesehen. Ey, ich muss es echt zugeben. Wer geht denn da eigentlich rein? Ja, wenn ich das wüsste. Also ich habe die Namen nicht alle im Kopf. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht auf die Namen geguckt, weil ich nur gesehen habe, dass... das weibliche Äußere hat abgelenkt. Um es mal so zu sagen. Na, das, aber dann haben sie es ja richtig gemacht, wenn du deswegen guckst. Ja. Nee, ich konnte ehrlich gesagt, wusste ich auch den Namen der Sendung nicht. Mhm. Auch davon hat es abgelenkt. Aber wir können da noch eins draufsetzen, weil im Januar wurde jetzt angekündigt, geht noch eine Show in die nächste Staffel. Jetzt bin ich gespannt. Na, welche Show fehlt denn noch? Na, Big Brother. Richtig. Nein, wirklich? Die nächste Staffel von Big Brother startet wohl auch im Januar. Wie lange will denn RTL 2 seine Zuschauer noch quälen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Als RTL 2 Zuschauer muss man schon ganz schön hart im Leben sein. Ja, ich weiß gar nicht, wo der Sender ist bei mir. Ich glaube, RTL 2 ist einer der Sender, die ich so gut wie nie gucke. Warum auch? Also bei mir liegt der irgendwo bei 150 und da komme ich da aber manchmal, wenn es wirklich gar nichts im Fernsehen läuft, komme ich beim Seppen da auch vorbei. Ja, aber dann bist du auch schnell wieder drüber weg. Ja. Ja. Nee, alles klar, Big Brother also. Ja, Big Brother, Dschungelshow und Uri Geller. Und natürlich nicht zu vergessen, Streik. Deutschland sucht den Superstar, kommt der auch bald wieder. Manchmal habe ich das Gefühl, in Deutschland streiken die Texter auch. Dass sie einen genau, so umzeugen. Ja, aber ich meine, da kann man sich doch jetzt zum Jahreswechsel auch mal vornehmen, nächstes Jahr sowas nicht mehr zu gucken. Ja, oder wir machen, wie wär's denn, wenn wir den Big Brother Podcast machen, den offiziellen? Nee, ich meine, wir wollen ja Zuhörer haben, oder? Gut, nee, dann werden wir von dieser Idee wieder absehen. Naja, ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht mehr an die letzte Staffel erinnern. Ja, ich auch nicht. Komm, du hast ja jede Folge geguckt, gib's doch zu. Ja, aber lass uns mal wieder zu interessanten Sachen kommen. Genau, mal gucken, ob wir uns an unseren Blog noch erinnern, weil ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mal eine Runde spielen. Okay. Okay. Bin ich dabei? Da bin ich dabei. Das ist Pri. Okay, aber wir dürfen ja nicht sehen, haben wir ja festgestellt. Wobei, da haben wir ja auch mal ein interessantes Thema, ne? Und zwar hat ja YouTube, das Videoportal von Google, YouTube Deutschland, jetzt eine Vereinbarung mit der GEMA getroffen, dass die Leute in ihren Videos, die sie bei YouTube hochstellen, GEMA-pflichtige Songs benutzen dürfen. Das ist sehr schön. Ja, und dann würden wir unser Podcast doch als Video rausbringen. Ja, das ist ohne Bild. Ist so irgendwie die Ungerechtigkeit, ne? Wir Podcaster dürfen so eine Musik nicht verwenden, aber dort. Ein Videopodcast schon. Ne, ein Videopodcast dürfte es dann doch. Ja, es ist die Frage. Wenn jetzt, wenn wir unser Zeug bei YouTube hochladen, dann ist es doch in Ordnung. Ja, deswegen, also dreimal darfst du erraten, warum wir nur einen Podcast haben. Ich meine, uns will ja keiner sehen. Nee, man kann ja ohne Bild auch machen. Okay. Na, wir schauen mal. Ja, auf jeden Fall habe ich ein paar Videos hier liegen, die mit GEMA-Musik sind. Und das ist ja die Chance, dass ich die dann nochmal online stellen kann. Dass sie doch nicht verstauben. Aber YouTube will ja vorneweg Werbung ab Januar machen. Irgendwie 15 Sekunden vor den Videos. Das ist ganz schön heftig, 15 Sekunden gleich. War 15, ne? Irgend sowas. Ja, ziemlich lang auf jeden Fall. Ja, nee, dann... Man wird sehen, ob sich das durchsetzt. Ich glaube nicht, wenn du einen 30 Sekunden hochlädst und die Hälfte vorneweg schon Werbung ist. Ich glaube, das funktioniert nicht. Na, warten wir es mal ab, was das Jahr 2008 noch bringt. Ja. Aber wir kommen mal wieder zum Thema, weil jetzt spielen wir halt, ne? Spielen. Ja, genau. Wie sieht's denn aus? Wie war es denn letztes Mal eigentlich? Letztes Mal hast, glaube ich, du geraten. Ich werde mich aber nochmal vergewissern. Ja, dann schau mal. Ich trinke noch einen Schluck von meinem Energy-Drink. Meinst du schon alle? Ich glaube, ich kann heute Nacht nicht schlafen. Ne? So, und zwar... Das Frage- und Antwortspiel und die Lösung war Alba gegen Trier. Alles klar, ich rate. Ah, cool. So, dann nutze ich doch einfach mal den Zufallslink. Okay, wir haben einen Beitrag. Ui, und zu diesem Beitrag gibt es schon 10 Kommentare. 10 Kommentare? Ja. Also ein interessantes Thema oder ein kontroverses? Ja, so könnte man es sehen. Kontrovers. Ja, ich würde es als kontrovers. Also da gab es eine Diskussion. Es ging bestimmt um Cabrios. Nein. Der berüchtigte Cabrio-Beitrag war es also nicht Männer gegen Frauen. Nee. Aber es geht auch um einen Mann, kann man noch nicht sagen. Aber um ein Männchen? Genau. Na, waren die Kommentare jetzt kritischer Natur oder waren die mehr so, dass Leute ihren Senf dazu abgeben wollten? Warte mal, ich überfliege gerade nochmal. Es gibt einige Kommentare, wo es etwas negativ dargestellt wird, aber überwiegend, ich kann jetzt das Wort nicht sagen, dann kommst du nämlich sofort drauf. Achso, okay. Dann also sag positives mal, Feedback. Ist der Beitrag aus diesem Jahr? Ja. Der ist aus diesem Jahr? Ja. Und den hat bestimmt kontroverse Themen, schreibt, also du hast ihn nicht geschrieben. Richtig. Dirk. Nee. Dann habe ich ihn geschrieben. Richtig. Dann war das einer von meinen 5000 Beiträgen. Jetzt, wenn es einer von dir gewesen wäre, hätte ich sofort gewusst. Aber echt? Bei mir Habe ich mich denn über irgendwas beschwert oder habe ich nur was daher erzählt, also irgendwie von irgendwas berichtet? Du hast von was berichtet? Hab mich nicht beschwert. Hm. Ich habe mal nicht gemeckert. Nee. Kommt auch nicht so oft vor. Du hast im Prinzip das Interesse an dieser Sache in den Blog gebracht. Weil das, ich sag mal, der Einleitungssatz, ja? Ja. Aber na, vielleicht weiß es dann. Mir ist aufgefallen, dass der heimliche Star dieses Jahres hier im Blog völlig ignoriert wird. So geht's los. Was? Ja. Das ist ja ein Skandal. Der heimliche Star. Und wir reden ja nicht von Lisa Plenske, so viel ist verraten. Wer war. Also es geht um eine Frau. Nee, gibt's noch einen anderen heimlichen Star in unserem Blog? Tja. Kannst dich also nicht mehr richtig dran erinnern. Ich kann mich echt nicht dran erinnern. Gib mir mal noch einen Tipp. Wer ist denn der heimliche Star unseres Blogs? Nein. Ist es denn wirklich aus nicht der... Achso, unseres nee. Blogs? Der heimliche Star des Jahres ist im Blog noch ignoriert. Ich erinnere mich, da habe ich irgendwas geschrieben, aber ich weiß nicht von wem. Der heimliche Star dieses Jahres ist in Wirklichkeit jemand anders als Lisa Plenske. Ist es denn der heimliche Star auch eine weibliche Person? Nein. Ein Mann? Ein Männchen, hat man ja schon festgestellt. Ein Männchen? Ist es, habe ich davon berichtet, dass Leo auf der Straße permanent angequatscht wird von Leuten, die ich nicht kenne? Nein. Gut, dann wollte ich den Beitrag noch schreiben. Ja, aber in diesem Beitrag ist auch ein Link zu Leos Vorstellung von... Na, ich darf es jetzt Leos nicht sagen. Vorstellung. Leos dann weiß Vorstellung. Es nämlich sofort. Also es ist was für Kinder. Aber der ist so süß. Der ist so süß. Das kann ja nur einer von Tokyo Hotel sein. Das hat ja nichts mit Leo zu tun. Den würde ich aber nicht süß finden. Stimmt, das sind der... Aber die haben eine schöne Frontsängerin, finde ich. Also wenn ich 12 wäre, würde mich die Frontsängerin auch total vom... Echt? Würdest du ja jede Woche die Bravo kaufen. Ja, sag mal, eigentlich sind doch Tokio-Fans überwiegend bestimmt auch männlich. Uiuiui. Und 12 und lüsternd. Nee, der heimliche Star. Und der ist so süß. Der ist süß. Ja, Bill Kalbitz, wie er heißt. Nein, gib mir mal noch einen Tipp. Ich krieg Tokyo Hotel sonst nicht mehr aus dem Kopf. Der ist so süß, Mann. Die Zuhörer, die haben doch schon lange die Lösung. Die Zuschauer? Wer ist denn so süß? Wer ist denn süß? Julia, wer ist denn süß? Der ist so süß und knuddelig. Ich schreibe nicht über mich selber. Süß und knuddelig. Ein Teddy. Ja, fast. Ein Knut. Na, gucke mal an. Knutomanie heißt der Beitrag. Echt? Ja. Da muss ich besoffen gewesen sein. Dafür ist der Beitrag aber gut geworden. Ja. Und zwar reden wir vom Beitrag 1297, Knutomanie vom 13. April diesen Jahres. Ja, und... Also, aber 10 Kommentare, Stefan, ist nicht viel. Also, das ist kein Abstauber. Ich weiß, es gibt Beiträge von mir, die haben deutlich mehr Kommentare. Ja. Da siehst du mal, ich wollte nur mal testen, wie unsere Leser auf kleine weiße Bären abfahren. Ja. Ja. Nein, war aber, nicht so doll, ja, hast du auch die Diskussion mitbekommen? Der zieht um. Ja, der Berliner Kurier hat ja einfach mal so, ich glaube, vor 2 Wochen war es, einfach mal so rausgehauen, die Überschrift, dass Knut in den Tierpark zieht. Ja, ist das nicht der Fall? Also das ich hab's ist nur ein gedacht. Gerücht und der Zoo will das ja nicht. Ach so. Aber der Förderverein des Zoos ist gar nicht so abgeneigt davon. Und was sind die Hintergründe? Wie? Julia, Knut zieht um. Ja, der wird größer. Der Stefan erzählt mir gerade warum. Der wird zu groß für das Gehege. Nein, der irgendwie wird er jetzt auch läuft schon geschlechtsreif, habe ich gehört. Oh. Ja, ja, ganz gefährlich. Und die Wärter haben Angst. Nein. Und jetzt haben sich schon einige Zoos beworben aus Deutschland. Und vielleicht die auch den Knut aus haben. Außerhalb Deutschlands, keine Ahnung. Die anderen Zoos in Deutschland wollen den Knut haben. Aber warum? Ja, weiß ich nicht. Geschlechtsreif, der braucht irgendeine... Nur weil der geschlechtsreif sind, wenn alle Tiere, die geschlechtsreif wären, aus dem Zoo verbannt werden. Ja, das ist doch aber ein seltenes Tier. Ach so, es geht also um Reproduktion. Ja, denke ich mal, oder? Ach so. Dann verstehe ich das. Hm? Ja. Aber stell mal vor, der würde wirklich in den Tierpark kommen. Ja, was dann? Ja, weiß dann ich würde nicht. Der da die Enten fressen. Nein, im Tierpark gibt es ja schon Eisbären. Ich habe diesen Berliner Kurier nur mitgelesen und da, ich habe das nämlich gesehen, dieses Deckblatt, und da sind irgendwie schon andere weibliche Bären. Ja, ne, zwei Eisbären leben, glaube ich. Zwei Eisbärinnen. Drinnen, ja. Die schon total lüstern. Und vor allen Dingen, Knut war. Es wäre nicht so weit für Knut, der könnte mit der U-Bahn hinfahren, wäre kein Problem. Mit welcher U-Bahn müsste er dann fahren? Mit der U2 und mit der U5. Wieso? Julia fragt krass, was ist, wenn Kinder unseren Podcast hören? Dann setzen. Dann warten die in der U-Bahn, bis Knut vorbeifährt. Nee, meinst du, dass der jugendgefährdend ist im Moment, der Podcast? Julia weiß noch nicht, ob der eventuell jugendgefährdend ist. Dann setzen wir den auf explizit. Wieso weißt sind du, was wir ich jugendgefährdend? Glaube? Ich glaube, dass wenn wir den auf explizit setzen, dann würden noch mehr hören. Genau, davon gehe ich aus. Also so, ich suche auch immer manchmal in die Richtung, dass ich nur explizite Podcasts mir anhöre. Mhm. Gut, so viel zum Thema Knut. Ja. Ich habe gewonnen. Wir müssen nächstes Mal nehmen wir die Zeit. Ja, genau, machen wir das nach Punkte. Zeit, ey. Das wär's. Punkte. Ja. Gut. Ja, war doch aber lustig. Hast ein bisschen gebraucht. Aber wir haben uns wieder erinnert an die Knutomanie. Genau. Ja, was fehlt denn jetzt noch an unseren wöchentlichen Rubriken? Es fehlen die Geburtstagskinder. Richtig. Ja, und da habe ich zwei Leuten zu gratulieren. Zum einen, da machen wir erstmal die Dame. Herzlichen Glückwunsch an Janine. Die hat Geburtstag, wird 20 Jahre jung, glaube ich. Und dann haben wir noch ein Geburtstagskind, was wir beide kennen, René. Und zwar der Sven hat Geburtstag. Stimmt. Ach, Mensch. Oder hatte vielmehr. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch auch nachträglich. Ne? Und, Sven hatte, wann hatte der? Der hatte am 22.11. Das könnte hinhauen, ja. Das wird, glaube ich, mal Zeit, dass ich ihm eine E-Mail schreibe und ihm nachträglich gratuliere. Siehst du, ich habe dran gedacht. So bin ich halt. Bin halt ein richtiger cooler Kumpel. Und weißt du, wer noch Geburtstag hat? Nein. Am 30. hatte unser Supportleiter. Ah, stimmt. Richtig. Ja. Stimmt, unser ehemaliger Supportleiter. Meinst du, der hört den Podcast? Weiß ich nicht. Na, wir können ja mal grüßen. Ich glaube, unser ehemaliger Chef hört ihn. Meinst du? Ja, ja, wir grüßen einfach. Der hat mal. Noch nicht geboten. Er muss ja nicht sagen, dass er hört. Genau. Dann brauchst du ja nicht zugeben. Er kann die Geburtstagsgrüße einfach mal ausrichten. Richtig. Also, herzlichen Glückwunsch. Gut. Und jetzt fehlt, oder hast du noch ein Geburtstagskind? Nein, das reicht doch wohl. Ja, wir grüßen natürlich auch alle, die wir hier vergessen haben. Genau, die im Zeitraum von, jetzt muss ich schauen. Ja, innerhalb vom der letzten beiden November. Vom 18. November bis zum 1. Dezember Geburtstag hatten. Die grüßen wir natürlich auch an dieser Stelle. Wenn ihr nochmal persönlich und namentlich genannt werden wollt, dann, und jetzt kommen die Kontaktmöglichkeiten. Also eine super Überleitung, René. Ey, fließend, oder? Und die war nicht mal aufgeschrieben. Na, also hast du dir letzte Nacht überlegt, glaube ich. Was so ein bisschen Taurin anrichten kann. Ja. Genau, ja. Die Kontaktmöglichkeiten. Schreibt uns eine E-Mail an blog@juba.de. Nutzt das Kontaktformular am Blog, wie es auch viele machen. Herzlichen Dank dafür. Oder nutzt die Kommentarfunktion in den Beiträgen. Könnt ihr alles machen. Oder wenn ihr einfach nur ganz schnell zum Hörer greifen wollt, macht dies und ruft uns an unter Berlin 030 202 368 03. Ja, und wenn ihr uns keinen Kontakt hinterlassen wollt, dann lasst es. Genau. Dann hört uns aber wenigstens. Genau, also das Mindeste. Ja, also so viel kann man ja wohl erwarten. Aber wirklich. Ja. Sind ja nur 20 Minuten plus. Plus X, ja. Ja, wir sollten mal langsam Schluss machen. Wir sind weit über die Zeit. Richtig. Übrigens nochmal auch an dieser Stelle Grüße an die Jungs von Geil Ablabern, die wir am Anfang gehört haben. Nicht, dass ihr euch wundert, wer diese zwei Herren waren. Ist auch ein Podcast. Ja, ich glaube, einer von denen steht sogar noch zur freien Verwendung. Also wenn irgendjemand von euch einen jungen Herrn Anfang 30 gebrauchen kann, ja... Dann schickt uns das übers Kontaktformular, wir leiten das genau, weiter. Genau, und wir führen euch zusammen. Genau. Süddeutscher Raum wahrscheinlich mit Vorliebe. Habt ihr bestimmt am Dialekt erkannt. Und für alle Berliner gibt es dann. So, ich glaube, wir kommen jetzt zum nächsten Punkt. Genau, das machen wir dann in der nächsten Folge. Also für alle aus dem norddeutschen Raum, alle jungen Damen aus dem norddeutschen Raum, hören dann bitte mal. Wisst ihr eigentlich, wann die nächste Folge ist? In 2 Wochen. Genau, das ist dann der 3. Advent, logischerweise. Da leuchten dann schon, oder da brennen viel mehr, 3 Kerzen an eurem Adventskranz. Hast du eigentlich einen Adventskalender? Ja. Aha. Ich kriege immer von meiner Mutter einen. Mit Überraschungseiern. Mit Überraschungseiern? 24 Stück? 24 Überraschungseier. So sehe ich dann aber auch am 24.12. aus, wie 24 Überraschungseier. Ja, wahrscheinlich, ne? Mit einer Eierfigur halt. Super Size Me. Ja. Gut, ja, dann haben wir noch eine Folge vor Weihnachten. Und mal gucken. Ja. Unbedingt Weihnachtsgrüße schicken. Ja, wenn ihr wollt, unbedingt, macht das. Unbedingt. Ihr könnt auch eure Familie dann im Podcast grüßen. Wir strahlen das auch aus. Natürlich. Wir freuen uns auch immer. Mal sehen. Vielleicht wird es eine besondere Sendung und mal gucken, was wir so hinkriegen. Ja. Ja, da wären wir jetzt am Ende. Genau, da freuen wir uns, dass ihr wieder mal zugehört habt. Genau. Dass ihr uns die Stange gehalten habt. Richtig. Und ja. Doch explizit, ne? Ja. Da haben wir es wieder. Ja. Gut, wir hören uns in 2 Wochen. Macht's gut, bis dahin. Ne? Alles klar, bis denn. Tschüss. Tschüss. The best and the brightest, served up daily by the sharpest minds in content delivery, Podshow and Limelight.